Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 844 an Schiller. Es ist gegenwärtig hier gerade eine lustige und gesellige Epoche, und ich bin meist Mittag oder abends auswärts. Dagegen kann ich noch keine produktiven Momente rühmen, die sich überhaupt immer seltener machen. Ich bin über des Solavi Memoir Historique et Politique du Règne de Louis XVI geraten, ein Werk, das einen nicht loslässt und das durch seine Vielseitigkeit einnimmt, wenngleich der Verfasser mitunter verdächtig erscheint. Im Ganzen ist es der ungeheure Anblick von Bächen und Strömen, die sich nach Naturnotwendigkeit von vielen Höhen und aus vielen Tälern gegeneinander stürzen und endlich das Übersteigen eines großen Flusses und eine Überschwemmung veranlassen, in der zugrunde geht, wer sie vorgesehen hat, so gut als der sie nicht ahnete. Man sieht in dieser ungeheuern Empirie nichts als Natur und nichts von dem, was wir Philosophen so gern Freiheit nennen möchten. Wir wollen erwarten, ob uns Bonapartes Persönlichkeit noch ferner mit dieser herrlichen und herrschenden Erscheinung erfreuen wird. Da ich in den wenigen Tagen schon 4 Bände dieses Werks durchgelesen habe, so weiß ich freilich sonst nicht viel zu sagen. Das schöne Wetter hat mich einigemal hinaus in das Freie gelockt, wo es auch noch sehr feucht ist. Leben Sie recht wohl und sagen mir gelegentlich etwas von den weimarischen Zuständen und inwiefern Ihnen einige Arbeit glückt. Jena, den 9. März 1802. G.